Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Extra-Tobi, und ich spreche jetzt mit Raimund Heid. Raimund, der PA381, der ist gerade erfolgreich abgestimmt worden und jetzt Teil unseres Piratenpartei-Wahlprogramms. Kannst du mir eben kurz sagen, worum es in dem Antrag geht? Es ist ein Grundsatzprogrammantrag und der Antrag ist eine Präambel, die deutlich macht, dass Piraten eben Schluss machen wollen mit diesem nationalistischen Sandkastenspiel in der Außenpolitik. Ja. Wir wollen einen Paradigmenwechsel haben. Wir stehen nicht für europäische Interessen, wir stehen nicht für deutsche Interessen, sondern wir stehen für die Interessen aller Menschen. Okay, nationalistisches Sandkastenspiel zum Beispiel, was heißt das? Also, dass wir ein bisschen konkreter haben, verstehen, was der Antrag aussagt. Na, das, was die letzten Jahrhunderte klassische Außenpolitik war, lehnen wir ab. Wir wollen eine neue Form von Außenpolitik salonfähig machen. Kannst du ein Beispiel nennen, dass man sich als Hörer auch oder Zuschauer auch vorstellen kann, was denn bei der Piratenpartei dann anders laufen würde als bei den Etablierten? Naja, dass man eben einen Interessensausgleich jenseits des Nationalstaates haben möchte. Dass man eben nicht sagt, das sind meine Ölquellen, das ist mein Koltan, das ist mein Seeweg. Und also schauen, wenn wir sagen würden, so wie früher, das ist unsere Interessensphäre, wie man das mitunter bei den nördlichen Mittelmeeranrainern sagt, das ist europäische Interessensphäre. Ja. Da fragt man sich natürlich schon, was ist denn mit den Leuten, die da leben? Also ist das nicht eigentlich deren Interessensphäre? Oder wenn in eines vielleicht nicht allzu fernen Tages die Chinesen ankommen und sagen, der deutsche Maschinenbau ist unser strategisches Interesse. Mhm. Ja, und wenn die Deutschen nicht liefern, dann müssen wir Sanktionen verhängen. Und wenn das nicht hilft, dann müssen wir halt mit militärischen Mitteln sicherstellen, dass die Deutschen... Und genau gegen solche Formen von Politik, die eigentlich die letzten Jahrhunderte geprägt haben, wendet sich diese Präambel. Und wir sagen, wir versuchen sozusagen die Dinge in den Mittelpunkt zu stellen, wovon alle profitieren. Ich hatte das in dem Antrag in der ursprünglichen Version ja auch viel ausführlicher dargestellt. Mhm. Aber aufgrund dessen, wie es jetzt gelaufen ist, sind diese Teile jetzt zurückgezogen worden. Ja, sprechen wir über die Sachen jetzt raus. Das heißt also, ich höre da raus, dass es geht solidarischer wird. Es geht um, also von der Sache her, geht es um eine deutliche Demokratisierung aller internationalen Strukturen. Mhm. Ja, und zwar im Sinne von wirklicher Demokratie. Nicht, dass irgendein Diktator im Namen seines Volkes und irgendein Sicherheitsrat mit Veto da ist, sondern um gewählte Vertreter vom Volk, die auf globaler Ebene Legitimation schaffen. Mhm. Es geht darum, dass man klar definiert, wer führt solche Beschlüsse aus auf globaler Ebene. Und es geht darum, natürlich auch eine Gerichtsbarkeit zu schaffen, die darüber wacht. Genauso geht es darum, dass man Menschenrechte eben nicht nur auf dem Papier hat, sondern tatsächlich durchsetzt. Das ist ja auch in dem Antrag 481. Okay, das ist ein Grundsatzantrag. Das sind alles Grundsatzanträge. So. Und das Grundsatzantrag bedeutet, das heißt ein Grundsatz, der dir erstmal erklärt, wie die Piratenpartei mit der Außenpolitik umgehen soll und wird. Und schlussendlich werdet ihr dann wahrscheinlich auf diesem Grundsatz aufbauen und weitere Programmanträge, die konkreter werden, für den nächsten Parteitag oder die nächsten Parteitage entwickeln. Ja, wir gehen davon aus, wir wollen ja noch ein Wahlprogramm schreiben. Das waren jetzt ja nur die Grundsatzanträge. Und deshalb, wir wissen ja nicht, wie weit wir heute kommen und wie viel noch dazukommt an außenpolitischen Themen, können wir ja nicht absehen. Aber zumindest haben wir schon mal eine klare Position und wir sind einen Schritt weiter in dem Bereich. Die Piratenpartei hat ja keine Inhalte. Ja, ich bedanke mich auch bei dem Parteitag, dass er so weise entschieden hat in dieser Okay. Frage. Okay, Raimund, ich danke dir. So, dann haben wir jetzt den zweiten Teil Außenpolitik. Jetzt spreche ich mit Björn Semrau und du hast den Wahlprogrammantrag 481 vorgestellt, richtig? Genau. Magst du uns mal eben kurz erklären, worum es dabei ging? Das, klar. Das ist der Antrag von der AG Außen- und Sicherheitspolitik. Den haben wir gemeinsam über mehrere Stationen erarbeitet, zum Beispiel auf der zweiten Potsdamer Konferenz, die wir veranstaltet haben und dann auch in unseren Mumble-Sitzungen oder in diversen lokalen Gruppen. Dieser Antrag hat 7 Punkte, die wir als Grundsatzrahmen für die piratische Außenpolitik für uns definiert haben und jetzt auch hier vorgestellt haben. Darin geht es halt um so Punkte wie mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung auf internationaler Ebene, die Verteidigung des Anspruchs auf Ernährung, Bildung, die medizinische Grundversorgung, freie Religionsausübung oder sexuelle Selbstbestimmung. Wir würden gerne die Teilhabe am digitalen Leben weltweit fördern. Ja. Das ist ja auch etwas, das die anderen Parteien noch überhaupt nicht für sich entdeckt haben. Wir wollen praktisch die Förderung von Kultur und Wissen international fördern und natürlich auch den freien Informationsaustausch fördern. ja, das ging ja gerade schon auch aus dem 381 so ein bisschen hervor, Außenpolitik ein bisschen solidarischer gestalten. Das heißt also nicht nur bezogen auf die Bundesrepublik, sondern nicht nur auf die Interessen der Bundesrepublik, sondern eben allgemeingültig. Habe ich das richtig verstanden? Das ist bei dem 381 drin. Ja, und der 381 geht ja auch in die Richtung. Letzten Endes geht es ja alles in die Richtung, weil es diese Internationalität der Piratenbewegung ja ist, die uns fasziniert und die wir auch fördern wollen und die wir für uns selbst entdeckt haben. Und wo wir auch sehen, dass das ist eine Vision, wo Politik und Gesellschaft in der Zukunft hingehen könnte. Und das wollen wir unterstützen. Wie ist da abgestimmt worden? Wie war es schwierig oder ist da gut durchgekommen? Wie war die Mehrheit? Also der 481 hat eine deutliche Zweidrittelmehrheit bekommen. Okay. Also es wirkte so gut wie einstimmig. Es gab, glaube ich, nur eine Handvoll Gegenstimmen. Das war sehr beeindruckend zu sehen. Die anderen Module, die auch angenommen worden sind, hatten auch dann ihre Zweidrittelmehrheit natürlich. Es war im Vorfeld dadurch, dass er über Nacht unterbrochen wurde, relativ anstrengend und hat dann auch der Meinungsbildung da nochmal ein bisschen Zeit gegeben, dass die Leute sich damit auch nochmal beschäftigen konnten, was demzufolge eigentlich sehr gut war. Ich habe mit vielen Leuten heute Morgen nochmal gesprochen, die sich dann tatsächlich über den Abend nochmal damit beschäftigt haben und ihre Meinung auch besser nochmal begründen konnten mir gegenüber. Und das war eine sehr schöne Erfahrung auch für die Meinungsbildung über die Leute. Ja, denkt man gut, dass auch ein paar Zeitungen eine tolle Sache, wenn man mit den Leuten immer direkt sprechen kann. Genau. Jetzt mal eben noch so zur Stimmung heute. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt das so ein bisschen in Fahrt hier heute mit den Programmanträgen. Das ist ja das, wie es bei den Piraten üblicherweise so ist. Du hast unten gesessen, ich sitze ja oben, ich kriege das Gefühl nicht ganz so mit. Ist das so, dass du sagst, jetzt kommt hier richtig Schwung in die Sache? Ja, tatsächlich. Also ich glaube, viele waren ein bisschen unzufrieden, dass wir doch nicht so schnell waren gestern, wie wir uns das alle erhofft hatten. Wobei natürlich aber auch jeder irgendwie sagt, aber das sind wir, das wollen wir machen. Wir wollen ja miteinander streiten. Und jeder sagt natürlich, wir wollen halt unsere GO-Schlacht nicht da durchführen, aber auch diesen teilweise einfach nötig und gar nicht so unsinnvoll. Aber tatsächlich heute Morgen kamen die Leute, glaube ich, mit einem viel konstruktiveren Geist hier rein und haben gesagt, so, jetzt machen wir was. Und da doch. Ich habe unten das Gefühl gehabt, das läuft genauso. Wer war denn noch an dem Antrag beteiligt? Hast du den alleine eingereicht als Antragsteller oder wer war noch dran beteiligt an der aktiven Arbeit? Also wir haben den Antrag als gemeinsamen Antrag der AG Außen- und Sicherheitspolitik eingereicht. Daran haben unglaublich viele Leute teilgenommen. Ja, ich wollte so ein bisschen rausgehen, gibt es noch einen konkreten Namen, der dazu zu nennen wäre? Deswegen frage ich, wir können ja nicht alle nennen, aber... Ja gut, also... neben mir, also wir haben das ja angefangen auf der Potsdamer Konferenz, da hatten wir sozusagen schon ein Grundgerüst, das wir in der Mandelsitzung erarbeitet haben. Ich war da selbst relativ beteiligt, der Fotis Amantides ist da sehr stark dran beteiligt gewesen, der William, das ist einer unserer Koordinatoren, der ist da auch sehr bestrebt gewesen, daran teilzuhaben. Und der Stefan aus Baden-Württemberg ist auch da ein sehr, sehr engagierter Pirat gewesen. Und natürlich nicht zu vergessen, der Alex Kohler aus der Münchner Gruppe, die haben ja die Überarbeitung vorgenommen. Nochmal, also in der, die haben das in der lokalen Gruppe auch nochmal überarbeitet, dann auch nochmal eingegeben. Also da sind viele Ideen dann nochmal reingeflossen und haben sozusagen am Gesamtkunstwerk teilgehabt. Na, das liegt an der erfolgreichen Entwicklung eines Wahlprogrammantrags. So wie es sein soll. Björn, ich würde sagen, ich danke dir. Ich danke dir. Viel Spaß noch. Tschüss. Danke, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.